sind die Schlauchbootpiraten. Wir entern jeden Strand, auch bei 30 Grad im Schatten und bei jedem Wellengang. Viel Bier und gute Laune sind immer mit an Bord. Der Baggersee ist unser, ganz egal an welchem Ort. Ja, heute kapern wir den Baggersee und Bade wird gehst. Jetzt ist Schluss mit lustig, du hörst jetzt mit. Wir sind der Sand in eurer Badebuchse, das Scheuern in der Kippe. Heute gibt's nur noch ein Ziel, immer mehr Promille. Wir sind die Schlauchbootpiraten, wir entern jeden Strand, auch bei 30 Grad im Schatten und bei jedem Wellengang. Viel Bier und gute Laune sind immer mit an Bord. Der Baggersee ist unser, ganz egal an welchem Ort. Heute wird gefeiert, warum sind wir hier? Silber und Gold haben wir nie geholt, sondern euer Stab zum Bier. Die Taschen auf, den Ärger raus, sonst hast du ein Problem. Dann geht's mit uns nach draußen und du wirst auf der Planke stehen. Wir sind die Schlauchbootpiraten, wir entern jeden Strand, auch bei 30 Grad im Schatten und bei jedem Wellengang. Viel Bier und gute Laune sind immer mit an Bord. Der Baggersee ist unser, ganz egal an welchem Ort. Und gibt's ne Meuterei, wo das kann schon mal passieren, dann geht's eins mit dem Paddel drüber und man säuft das nächste Bier. Wir sind die Schlauchbootpiraten, wir entern jeden Strand, auch bei 30 Grad im Schatten und bei jedem Wellengang. Viel Bier und gute Laune sind immer mit an Bord. Der Baggersee ist unser, ganz egal an welchem Ort. Wir sind die Schlauchbootpiraten.